Indessen ist Reinald nicht müßig gewesen. Er hat gegen Alexander ein Bündnis mit England geschlossen. Er hat auch am Hofe von Rouen, wo er mit dem englischen König unterhandelte, einen Doppelehebund zustande gebracht. Für den eben geborenen Kaisersohn Heinrich soll die jüngere englische Königstochter zur Braut bestimmt werden. Für Heinrich den Löwen aber, dessen Ehe seit 1162 geschieden ist, die ältere Mathilde. Im Hochgefühl dieser Erfolge leistet der Kaiser auf dem Reichstag von Würzburg einen Eid, nur den kaiserlichen Papst und seine Nachfolger nie mehr Alexander anzuerkennen. Auch der englische Gesandte schwört, ebenso die anwesenden Großen, und binnen 6 Wochen sollen den Eid sämtliche geistliche und weltliche Fürsten im Reich bei Lehensverlust schwören. Obwohl der englische König bald wieder aus der Kampffront ausschwenkt, weht durch Deutschland nach den Würzburger Einen ein scharfer Wind. Der Mainzer Erzbischof wird durch den trefflichen Kempen Lothar von Buch ersetzt. Der Salzburger wird ausgetrieben und muss sich in das feste Friesach im Kärntner Gebirge zurückziehen. Bald darauf stirbt er im Kloster Admont. Viele Zisterziensermönche müssen aus dem Land. Friedrich aber geht wiederum nach Italien, wohin Alexander aus dem Westen zurückgekehrt ist, wo der Byzantiner durch Verrat Ancona in seine Hand gebracht hat. Einstweilen wird der kaiserliche Papst durch den unerschütterlichen Lothar von Buch in Viterbo behütet. Ehe der Kaiser mit starker Heeresmacht aufbricht, hat er Ende 1165 die Heiligerklärung Karls des Großen vollziehen lassen. Er hat wiederum einen Streit des unverträglichen Löwen geschlichtet oder doch in die Ferne geschoben, diesmal einen Streit des Löwen mit dem kaiserlichen Kanzler, und zwar um den Besitz des Süderlandes, des späteren Sauerlandes. Der Welfe fehlt in dem kaiserlichen Heere, das in 2 Säulen durch die gärende Lombardei vorrückt. Mit Pisa und Genua verbündet, hofft der Kaiser, den Papst in Rom fangen und damit alle seine Schwierigkeiten lösen zu können. Die beiden rheinischen Erzbischöfe Reinald und Christian ziehen längs der tyrrhenischen Küste. Als Reinald bei Tusculum in Bedrängnis gerät, schlägt ihn sein Amtsbruder wieder heraus. Trotz ihrer überwältigenden Übermacht werden die Italiener zusammengehauen. Der Kaiser, der Ancona zurückgenommen, erstürmt nun im ersten Waffengang die Leostadt. Bald ist Rom völlig in seiner Hand, aber durch das Versagen der Pisaner hat sich der Papst retten können. Damit ist der beste Siegespreis entglitten. Dafür aber setzt Paschalis, der Nachfolger des inzwischen verstorbenen Viktor, dem Kaiser und seiner Gemahlin Beatrix neuerdings die Krone aufs Haupt. Es ist am 1. August 1167. Am Tage darauf stellt sich ein Wolkenbruch ein und am 3. August schleicht aus den Winkeln der Stadt jene entsetzliche Seuche, die die Blüte des deutschen Heeres wie Sommergras hinwegmäht. 2000 deutsche Ritter, der Herzog Friedrich von Rotenburg, der junge Welf der Siebente, aber mehr noch auch des Kaisers unvergleichlicher Paladin Reinald von Dassel sind dahingegangen. Es ist der schwerste Schlag für Barbarossa, erlitten auf der Höhe des Glücks. Als der Kaiser auf der Flucht vor der Seuche in Pavia eingetroffen ist, hat er kaum mehr ein Heer. Er steht schlechter da als Napoleon nach dem russischen Winter. Ganz Oberitalien ist auf einmal gegen ihn in Waffen. Bedroht von Ermordung und Gefangennahme kann der Hohenstaufen mit Mühe über Susa nach Deutschland entkommen. In Italien aber ist zunächst alles verloren. Das vielbegünstigte Cremona hat einen mächtigen Bund von 22 Städten zustande gebracht, die sich eine Bundesbehörde geben, gemeinsame oberste Gerichtsbarkeit und vor allem gemeinsame Kriegsleitung gegen den Kaiser besitzen. Sie gründen 1168 eine gemeinsame Bundesfestung, Alessandria, zu Ehren des Papstes genannt. Nur Mittelitalien ist noch fest in der Hand des Kaisers, der in Calixtus III. Nach dem Tod des Paschalis einen neuen Gegenpapst gegen den nach Rom zurückgekehrten Alexander aufstellt. Leider kann der Hohenstaufe nicht rasch genug in Italien wieder erscheinen. Der günstige Augenblick, den Bund im Entstehen zu zerschlagen, wird so versäumt. Friedrich ist aber auch in Deutschland sehr beschäftigt. Er lässt seinen Sohn Heinrich zum deutschen König wählen, obwohl dieser erst 4 Jahre alt ist. Seinem ersten Sohn Friedrich gibt er das durch den Tod des Neffen erledigte Schwaben. Den kinderlosen Welf aber weiß er 1174 gegen eine Geldentschädigung zur Abtretung seiner Güter in Tuscien, Spoleto, Sardinien und Korsika zu bewegen. Dem Streit, der im Norden immer noch zwischen dem Löwen und seinen alten Gegnern, dem Mecklenburger, dem Bären und dem Landgrafen von Thüringen schwebt, bringt er zur Ruhe, legt aber bei dieser Gelegenheit seine Hand auf das seit der Schlacht am Welfenholz 1115 dem Kaiser entfremdete Goslar. Die beiden Vettern kommen allmählich auseinander. Der Kaiser hat die englische Verbindung aufgegeben, der Löwe seine Braut dennoch geheiratet. Der Kaiser ist mit Frankreich verbündet, der Welfe weiter der enge Freund der weithin planenden englischen Normannen geblieben. Heinrich steigt in diesen Jahren zu immer größerer Macht empor. Bis zur Weichsel hat er seinen Besitz ausgedehnt, Wagrien, Mecklenburg und Pommern sind durch ihn in den Verband des Reiches gekommen. Sein Nebenbuhler Albrecht der Bär ist 1170 gestorben. Der Löwe fühlt sich frei und siegreich und unternimmt mit seiner Gemahlin im Jahre 1172 eine wahrhaft königliche Pilgerfahrt ins Heilige Land mit selbstbewussten Staatsbesuchen in Konstantinopel und Palermo. Der Kaiser geht wieder nach Italien, wo es dem vorausgesandten Christian von Buch nicht geglückt ist, das Umsichgreifen des Lombardenbundes zu verhindern. Aber der Treue hat diesem Venedig entfremdet und gegen Ostrom mit einer venezianischen Flotte gefochten. Friedrich zieht mit 8000 Rittern, jedoch wieder ohne den Welfen, über den Monzenis. Das treulose Susa wird verbrannt, indes vor Alessandria scheitert der Stoß. Die Trutzfeste kann eine mehrmonatige Belagerung durchhalten, bis die Heeresmacht des Bundes der 36 lombardischen Städte heranrückt, vor deren Übermacht der Staufer die Belagerung abbricht. Er ruft Christian mit seinen Truppen von der adriatischen Küste herbei, doch kommt es nicht zu einer entscheidenden Schlacht, denn der Kaiser vermag 1175 die Städte zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Die beiden Streitteile verpflichten sich, einem Schiedsspruch der Konsuln von Cremona Folge zu geben. Die stolze Stadt ist nämlich aus dem Bunde wieder ausgeschieden. Als Friedrich seine Truppen entlassen hat, wird er von den Lombarden veranlasst, auch päpstliche Unterhändler zuzulassen. Die Cremoneser Konsuln sprechen dem Kaiser die Machtbefugnisse zu, wie sie unter Heinrich V. bestanden haben. Damit soll er auf die Podestas verzichten und der Lombardische Bund die Anerkennung des Kaisers finden. Alessandria wird davon ausgenommen. Das Verhältnis zum Papst soll jeder Streitteil freigestalten dürfen. Die Lombarden aber weigern sich, die Abmachung anzuerkennen, da sie weder Alessandria noch den Papst fallen lassen wollen. So muss das Schwert wieder entscheiden. Der Rotbart braucht für diese letzte Auseinandersetzung die Hilfe der Fürsten. In Italien hat er jetzt das beleidigte Cremona und Como wieder auf seiner Seite. Tat Deutschland mit der Hilfe nicht, dann wird dem Hohenstaufen der entscheidende Sieg zuteil werden. Aber in diesem Augenblick weigert der Löwe die Heeresfolge. Er fordert die reiche Silberstadt Goslar als Preis für die Hilfe. Bei der persönlichen Zusammenkunft in Chiavenna soll der Hohenstaufe vor dem mächtigen Vasallen die Knie gebeugt haben. Aber Heinrich ist ungerührt und taub für die Bitten des Kaisers abgezogen.